Professore Pesce, prego, se vuole intervenire. Abbiamo tempo 5 minuti. Ah sì, prego, prego. Sì. Nein, es ist schwer von Serepando wieder zu den Flugschriften zurückzukommen, aber darauf bezieht sich meine Frage, zugleich vielleicht auch eine Frage an Klaus Ganzer und Gottfried Marmer. Frage 1. Heute Morgen hat Klaus Ganzer berichtet vom Streit um das Stimmrecht der Prokuratoren. Und dass unter anderem zugunsten dieses Stimmrechts argumentiert wurde, die deutschen Bischöfe sind fast alle nicht auf dem Konzil anwesend. Wenn die Prokuratoren kein Stimmrecht haben, ist die deutsche Kirche nicht repräsentiert auf dem Konzil. Wir haben im Vortrag von Herrn Borgmann gehört, von der Weigerung der Protestanten, der protestantischen Stände zum Konzil hinzugehen. Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man es wissen kann. Gibt es da einen Zusammenhang, dass sozusagen der schwarze Peter hin und her geschoben wird? Die Prokuratoren sind interessiert am Stimmrecht, damit sie dann die alleinige Weigerung der Protestanten, die Nichtteilnahme der Protestanten am Konzil allein den Protestanten zuschieben können, ist wahrscheinlich mit Ja oder Nein schnell zu beantworten. Zweite Frage. Herr Borgmann, Sie berichteten davon, dass die konzilstheologische Argumentation der Flugschriften außerhalb des protestantischen Bereiches nicht konsensfähig war. Rückfrage. Haben die katholischen Reaktionen einmal gefragt, wie Konsens, ob denn die protestantischen Konzilskritiker selber hörfähig waren? Ist sozusagen das Argument mal umgedreht worden? Desgleichen das andere. Die Ergebnisse, sagen die Kritiker, sind ja schon vorprogrammiert. Wie steht es mit der Vorprogrammierung der evangelischen Seite, etwa in den schwalkaldischen Artikeln? Ist dieses Argument auch mal von der katholischen Seite gegengehalten worden? Ich frage so nicht, um suffisant zu sein, sondern weil es eine gute historische Interpretationsregel ist und überhaupt eine gute Debattenregel, den Gegner stark zu machen. Grazie. Siccome il professore Pesce in una piccola sorta di giudizio universale ha chiamato in causa non soltanto il dottor Brockmann, ma anche il professor Ganzer e anche i vescovi tedeschi che non avevano abbastanza procuratori o troppi procuratori al concilio, mi permetterei di chiedere a Sua Eccellenza Miller, come vescovo tedesco, di fare adesso la sua domanda al dottor Brockmann e così dopo le risposte saranno tutte finite. Vielen Dank, Herr Borgmann, dass Sie sozusagen in einem Spiegel die Probleme, die wir jetzt in den letzten Referaten seit gestern behandelt haben, nochmals fokussiert haben. Meine erste Frage geht nach Ihrer Interpretation des Kampfes um das Konzil, erster Band von Rödjedin. War der Kampf um das Konzil, und da muss man, denke ich, genau unterscheiden zwischen den verschiedenen Jahrzehnten, in den 20er Jahren wirklich ein Kampf zwischen Protestanten und Katholiken. Immerhin haben Reichsstände jenes allgemeine, freie, christliche Konzil in deutschen Landen gefordert. Alle Reichsstände. Und Karl V. hat 1526 an das Kardinalskollegium geschrieben, wenn denn der Papst Clemens VII. Kein Konzil einberufe, dann sei das Kardinalskollegium gehalten, es zu tun, und notfalls müsse er als Advocatus Ecclesiae eingreifen, 1526, da sehe ich hier nicht den Kampf um das Konzil, Protestanten hier, Katholiken dort, sondern ich sehe ihn in der Frage Papalismus oder Konziliarismus. Ein allgemeines Konzil ist ein ökumenisches Konzil, so müssen wir das ja übersetzen. Frei meint in der Tradition von Konstanz und Basel eben nicht vom Papst gelenkt. Man hatte ja gerade das fünfte Lateranum erlebt, das war 1517 zu Ende gegangen. Das war ja nur wenige Jahre her. Und dass man ein Konzil in deutschen Landen forderte, scheint mir auch in der Linie dieses Konziliarismus von Konstanz und Basel zu liegen. Meine zweite Frage, war es wirklich ein neues Konzilsverständnis, was die Protestanten vorgetragen haben? Sie haben sicher damit recht, wenn wir uns daran erinnern, dass Luther die Fehlbarkeit des Konzils behauptet hat oder jedenfalls sich in der Leipziger Disputation 1519 zu dieser Konsequenz hat treiben lassen. Trotzdem waren es die Theologen und auch Luther, die bis in die 30er Jahre hinein gegen die protestantischen Fürsten für eine Beteiligung am Konzil plädiert haben, weil die protestantischen Fürsten gesagt haben, was sollen wir in Mantua, da sind wir in einer hoffnungslosen Minorität, also gehen wir erst gar nicht hin, dann brauchen wir uns auch nicht davon zu distanzieren, während die Theologen gesagt haben, nein, das muss man sehr überlegen, ob nicht das Gespräch um die Sache geführt wird, und deswegen ja Luthers Klassifikation von Themen, wobei Herr Marmon hat gestern darauf hingewiesen, das Erste, was unstrittig ist, die Dogmen der alten Kirche sind. Also hier scheint mir zwar in gewisser Weise ein neues Konzilsverständnis vorzuliegen, aber auf der anderen Seite doch auch der Versuch, noch nach wie vor sich in der Linie des Konziliarismus zu halten. Das Dritte wäre eigentlich mehr eine Anmerkung. Die Frage der Teilnahme der Protestanten auf dem Konzil hängt ja sicher auch mit der ganzen Unklarheit zusammen, die Herr Ganzer heute früh aufgrund der Dekrete erhoben hat. Aber vorher war ja auch schon unklar, wie ist das eigentlich mit den anderen, wenn sie denn hingehen? Und vielleicht war die so viel beschworene theologische Unklarheit, die Josef Lorz gemeint hat, die vielleicht eher ein Reichtum an theologischer Meinung beinhaltet hat, besser als jene Unklarheit, die in der Vorgeschichte des Konzils und auf dem Konzil selber den Ort des Konzils unklar sein ließ. Noch eine weitere Anmerkung. Die Forderung nach einem neuen Konzil 1551 ist eigentlich dann folgerichtig, wenn man die Dekrete der ersten Periode für theologisch nicht tragfähig hält. Darüber hat Herr Marmon auch berichtet. Die große theologische Auseinandersetzung etwa von Johannes Calvin, aber auch von anderen, hatte eigentlich ergeben, da kann man nicht weitermachen. Also muss ein neues Konzil ja, also gehen wir nach Trient und man ist ja hingegangen und hat eben festgestellt, es lief eben dann doch nicht so, wie das erwartet war, jedenfalls dann auch unter gewissen politischen Auspizien angedeutet worden war. Das waren ein paar Fragen, aber auch ein paar Ergänzungen zu Ihrem sehr schönen, reichhaltigen Referat. Grazie. Prima che il dottor Bruckmann faccia sotto il suo pensum sotto forma di seconda relazione sette punti. Chiedo al professor Ganzer, che ha promesso di fare una brevissima risposta, di intervenire e dopo daremo la parola finalmente al relatore. Al collega Pesce, non c'è un rapporto tra la questione della la domanda dei procuratori e i vescovi tedeschi, è un'altra cosa. Ma Deutsch, es besteht kein Zusammenhang. Eine völlig andere Sache, denn die deutschen Bischöfe sind nicht nach Trient gegangen. Vor allem, zwar zwei Gründe. Der eine, sie sagten, wenn wir zurückkehren, wissen wir nicht, ob unsere Diözesen inzwischen verloren gegangen sind. Der zweite ist ein ganz sehr prosaischer Grund. Es waren Fürstbischöfe und die haben immer wieder gesagt, auch in ihrem Brief, in Trient, wo wir uns so einengen müssen, wo wir nicht unser Personal mitnehmen können, nicht, das kann man uns nicht zumuten. Bischof Metzler von Konstanz schreibt, wegen meines Leibs Blödigkeit kann ich nicht nach Trient gehen. Das ist das, es besteht kein Zusammenhang. Soll ich hier auch mal sprechen, oder? Ich kann das Sekunde noch. È una questione soltanto del metodo, perché come lei comprende la Flugschrift o Publizistik? Si tratta della cosiddetta Recusationsschrift, scrittura di rifiuto dell'invito dei protestanti, perché io devo pubblicare la scrittura di rifiuto del terzo periodo, di 61, no? I principi protestanti hanno collaborato prima a Naumburg, al Fürstenkonvent di Naumburg, e poi hanno fatto una seconda relazione a Francoforte. Io ho l'originale dell'imperatore, perché questo non è una Flugschrift. Hanno ricevuto l'invito del Papa di andare al Concilio e poi hanno detto il Papa per noi non è un'autorità e hanno consegnato all'imperatore un documento molto ampio, teologicamente sottolineato e hanno detto l'imperatore è l'avvocato della Chiesa, questo è il nostro indirizzo e non il Papa. Ma questo non è una Flugschrift, ma è il documento originale. Esiste nell'archivio di Vienna, della Reichskanzlei, in testo latino, ma la traduzione tedesca è un po' diversa. E non si può, sì, è un po' diversa, il testo non coincide. Generalmente, ma non secondo il testo, ma è una argomentazione molto teologica, ma ha fatto molte fatiche di cercare le recensioni, eccetera, eccetera. Questa è soltanto una nota metodologica. Grazie, professor Ganzer. Prego, ich danke Ihnen für Ihre Fragen und Anregungen. Die erste Frage von Herrn Professor Pesch hat Herr Professor Ganzer gerade bereits beantwortet. Vielleicht zunächst zu der methodischen Frage von Herrn Professor Ganzer. Viele Texte, die in Flugschriften veröffentlicht werden, haben etwa einen politischen Hintergrund, einen politischen Entstehungskontext. Soweit es möglich ist, habe ich bei meiner Arbeit versucht, über Editionen den Text zu vergleichen. Also etwa aus dem Concilium Tridentinum. Und wenn ich mich recht entsinne, habe ich es für die Naumburger Antwort, für die Naumburger Texte, habe ich auch an Editionen versucht, den Text abzugleichen. Die Naumburger Texte sind sowohl in Lateinisch wie in Deutsch publiziert worden, in Flugschriften. Und ich kann das nachschauen. Ich habe immer versucht, also über eine Edition herauszubekommen, ob der Text verändert worden ist. Denn auch darin liegt ja ein wesentlicher Aspekt der Publizistik. Das habe ich jetzt für die einzelnen Textstücke natürlich nicht deutlich machen können, aber Sie haben völlig recht, natürlich muss man schauen, ist mit den Texten, die nicht originär Publizistik sind, sondern zu Publizistik werden, was ist mit diesen Texten passiert? Also Es ist nur manchmal dadurch erschwert, dass eine Edition noch nicht vorliegt. Dann entsteht ein Problem. Aber an sich, Sie haben völlig recht, das muss man machen, sonst wird man auch der eigentlichen Brisanz von Veränderung nicht gewahr. Ist das ungefähr eine Antwort auf Ihre... den Fragen von Herrn Bischof Müller, dass die Forderung nach einem neuen Konzil aus protestantischer Sicht folgerichtig war, völlig einverstanden. Natürlich, wenn man das Alte als ein illegitimes Konzil betrachtet ist und wünscht ein Konzil, dann ist die notwendige Konsequenz, dass man ein neues, wahres Konzil möchte. Der Kampf um das Konzil, ich habe mich dieses plakativen Ausdrucks hier bedient, Sie haben recht, ich verstehe ihn auch so, dass sozusagen verschiedene Kämpfe um das Konzil gemeint sind. Dazu gehören, also es sind mehr Gruppen beteiligt als die Protestanten oder die Katholiken, allerdings habe ich über diese frühe Zeit sozusagen nur einen Vorspann geben können. An anderer Stelle behandle ich das auch ausführlich, etwa die Konzilsappellation Karls des Fünften, die auch ein textkritisches Problem dahin aufwirft, dass die eigentliche Appellationsformel in vielen in Deutschland vorhandenen Drucken fehlt, wodurch einen Zeilenfehler beim Setzen, wodurch es zwei Gruppen der Rezeption gibt. Die einen verstehen es als Konzilsadmonitio und die anderen als regelrechte Konzilsappellation. Also da ist etwa greifbar ein Verhalten, wie es Fürsten auch im 15. Jahrhundert und früher aus konziliaristischem Hintergrund der Rom gegenüber an den Tag gelegt haben. Genauso auch ihr Hinweis auf die Devolution des Einberufungsrechts auf die Kardinäle, die in dem Begleitbrief zu dieser Appellation eben vorkommt. Eine ganz klassische Argumentation, die nichts Neues bringt, sondern einfach eben, wenn man das ernst nimmt, dann wird man allerdings vielleicht auf Karl V. ein anderes Licht werfen müssen, als es bis dahin geschieht, weil er damit eine Tradition einrückt, die man nur klar sieht, wenn man diesen Textverderbtheit auflöst und weiß, es handelt sich um eine Appellation, um eine veritable Konzilsappellation. Also völlig d'accord, ich bin auch der Ansicht, die Reichsstände haben zunächst keinen dezidiert protestantischen oder katholischen Konzilsbegriff, sondern da kommen ganz andere Traditionen hinein. Nur in diesem Vortrag konnte ich das nicht behandeln, aber es ist dass man hier sehr viele andere Gruppen auch noch unterscheiden kann. Das neue protestantische Konzilsverständnis, ich würde so sagen, kein einzelnes Element des neuen protestantischen Konzilsverständnisses ist für sich neu. Alles kommt schon einmal vor. Was ich daran neu nenne, ist das Zusammenkommen der Elemente, die ich Ihnen im Vortrag präsentiert habe. Das würde ich als neu empfinden in dieser Stringenz und so massiv vorgetragen, das würde ich als neu empfinden, als neu bezeichnen wollen. Aber nicht die einzelnen Argumente. Es gibt ja auch im Konziliarismus eine Form, die etwa die Irrtumsfähigkeit des Konzils konzediert. Auch da gibt es Mischformen, Zusammenstellungen. Aber ich würde Ihnen doch sagen, es kommt etwa 1520 in der Publizistik etwas Neues herein. Kommt eine neue Zusammenstellung dieser Argumente. Das würde ich als das neue reformatorische Konzilsverständnis bezeichnen. Die Teilnahme der Protestanten und die theologische Unklarheit, das kann ich nicht ausschließen, dass viel diese ekklesiologische Ungeklärtheit dazu beigetragen hat, dass die Protestanten über die Teilnahme unsicher waren. Aber Näheres wüsste ich dazu im Moment ehrlicherweise auch nicht auszuführen. Zumal es von der Rezeptionsebene weggeht, mit der ich mich in meinem Vortrag eben befasse. Zu den Fragen von Herrn Professor Pesch. Es ist sicher deutlich geworden, dass ich selbst hier in keiner Weise als Katholik Stellung nehme. Ich präsentiere nur diese Argumente und versuche sie so gut wie möglich zu verstehen. es geht nicht darum, dass ich selber jetzt etwa ein theologisches Interesse hineinbreche, sondern ich versuche das als Profanhistoriker zu tun. Die Konsensfähigkeit der protestantischen Argumente ist das Argument umgedreht worden. Die Konsensfähigkeit, über die ich spreche, ist im Grunde eine Mutmaßung meinerseits, nicht Bestandteil der Publizistik. Ich mutmaße, dass die Überzeugungskraft der Publizistik zu diesem späten Zeitpunkt zumindest in einem bereits konfessionell präformierten öffentlichen Ambiente nicht mehr so sehr stark war. Es ging zwar auch um Überzeugung und Gewinnen neuer Anhänger, aber es ging auch darum, dem eigenen Publikum nun die Dinge klarzulegen, die man dazu Stellung zu nehmen hatte, Dinge zu verfestigen. Dann auch etwa bei den Rekusationen ging es ja um rechtserhebliche Texte, die wichtig waren in Bezug auf die Reichsabschiede, also eine noch andere reichsrechtliche Intention. Es ist ja eine Fülle von Intentionen und die Absicht zu überzeugen, denjenigen, der dezidiert der anderen Gruppe angehört, ist wahrscheinlich zu dieser Zeit nicht mehr der Hauptgrund. Das sind die Vermutungen, aus denen sich mein Verständnis von Konsensfähigkeit zusammensetzt, sodass ich also aus der Publizistik keine Antwort auf Ihre Frage geben kann. Vorprogrammierung der Protestanten habe ich mir noch notiert. Vorprogrammiert in dem Sinne, dass dezidierte Haltungen sich verfestigt hatten und mindestens in der späten Phase der Konzilspublizistik, von der ich hier rede, eben einfach immunisiert haben, gab es sicher auf beiden Seiten. Das war, wenn man aus der rein historischen Bewertung, von der rein historischen Bewertung einmal abgehen will, wahrscheinlich auch die Tragödie. Nicht wahr? Also das betrifft sicher beide Seiten. Ich möchte nicht so verstanden werden, dass ich hier das einseitig einer Seite eben zur Last legen möchte. Ich glaube, das war das hat beide Seiten. Ich hoffe, ich habe keine Frage ausgelassen. Grazie. Il tempo è scaduto e credo anche abbastanza fruttuosamente utilizzato. Prima, adesso dirà il Monsignor Roger una cosa, ma io volevo che domani la pubblicistica non dica che il convegno non ha dato la parola anche a uno solo, come al Concilio di Trento, perché il dottor Curigana chiedeva un minuto che diremo. Prima però...